Weltbild aus. Vier Farbseiten Zeitung, Überschriften und dem, was man so hört. Labyrinth von Theorien und so großen Worten. Und am Ende dann noch Gott, der's Dunkle erhält. All jene kleinen Lügen und Ungereimtheiten mit Vorsicht genossen und dann selbst wieder entstellt. Say.